Charlie, Schnauze, blöder Köter! Ruhig, da ist doch nix! Regst ja tot auf! Dass man mit dir aber auch nicht einmal ruhig durch die Nacht kommt! Jetzt halt sie die Schnauze! Verdammt nochmal! Um Himmels Willen, Kerl, was machst du eigentlich hier mitten in der Nacht? Statt im Bette dich vorzubereiten auf morgen schließlichen Arbeitstag. Statt geruhsam rüber zu schlafen, meinst du, du müsstest hier auf dem Werksgelände Wachhunde aufscheuchen. Mit irgendwelchen fremden Tankwagen rumspringen. Ins Führerhäuschen glotzen. Und mit einem winzigen Taschenlämpchen rumfunzeln. Was in drei Teufelsnamen suchst du eigentlich? Du gehörst in die Federn, Junge. Nicht in die Fänge von diesem altersschwachen Wachhund. Interessant. Hubers. Das gibt's doch nicht. Ach, Sie sind das, Herr Moos. So spät noch auf dem Loch? So spät noch. Ja. Entsorgung von Ulrich Land. Regie Jörg Schlüter. Danny? Hör mal. Ja, 3:30. Ja, weiß ich, aber. Aber ich hab's jetzt raus. Nein, das mit der Brühe. Wo die herkommt. Glaube ich jedenfalls. Ne Jacke. Hat einer von den Fahrern hängen lassen, der Trottel. Mit Sticker auf dem Rücken. Ja, nämlich. Sag mal, diese Hydraulikfirma da bei euch, die heißt auch Hubers, hm? Ja. Und daher stammt also die Jauche, die diese Tanker bei uns hier abliefern. Ist ein Ding, oder? Wenn du den ganzen Aufriss mitten in der Nacht wenigstens noch für dich selber veranstalten würdest. Obwohl, ich meine, Hand aufs Herz. Dass du das alles nur für deine Holde durchziehst, das glaubt dir sowieso kein Schwein und ich am allerwenigsten. Mir machst du nichts vor. Mir nicht. Hocke schließlich mit unter deinem Schädeldach. Nein, nein. Deine ganze Aktion, das ist nicht alles nur für Danny. Bist weder altruistisch veranlagt, noch kannst du mir weismachen, dass deine Liebe dermaßen in die Tiefe geht. Bist mal wieder dabei, dich als Wahrheitsapostel zu beweisen, stimmt's? Ganz egal, Hauptsache die Wahrheit. Hauptsache du. Wir uns immer nur zwischen Tür und Keine Beziehungsdrama hier, mitten in der Unterführung. Sag mir lieber, was jetzt ist mit dieser Hubersbrühe bei euch? Danny. Was jetzt schon wieder? Bruno, hör mal zu. Es tut mir wirklich leid, aber zur Zeit ist nicht mehr drin. Ich bin voll eingespannt. Tagsüber die Praxis und... Bleibt man sofort hängen an dem Wort Praxis, wird einem ganz anders bei. Erinnerung an andere Zeiten. An ganz andere Zeiten. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie gern ich da noch mal so völlig unbedarft auflaufen würde? In deiner Praxis? Dann noch mal stehen mitten in deinem Behandlungszimmer wie damals? Völlig baff, wie mich deine Schönheit anstrahlt. Völlig verschüchtert. Wie ich mich mir nichts, dir nichts ausziehen sollte. Aus medizinischen Gründen, versteht sich. Und mir rutscht das Herz in die Hose, die sich unten um meine Knöchel kringelt und schlägt mir bis in den Hals, das Herz. Und du ganz Ärzte. Und wie lange das dauert, bis ich zum ersten Mal deinen Vornamen rausbringe. Verdammt andere Zeiten. Die Praxis haut mich um zurzeit. Bruno, der Andrang ist irrsinnig und jeder Fünfte ist von Hubers. Scheint sich ja wirklich zum Schlachthaus zu mausern, eure Klitsche. Aber was heißt ihr eure? Ich bin schließlich nicht Betriebsärztin. Aber nur, weil die sich keine leisten können oder wollen. Ja. Jedenfalls haben die dich vertraglich ganz prima am langen Bändel. Noch. Ich wette, die schicken dir nur so lang die ganzen Kollegen, wo was nicht nied- und nagelfest ist, rüber, solange du schön stillhältst und mit deinen Recherchen nicht auffliegst. Was ich mit meiner Freizeit anfange, das geht die nichts, aber auch gar nichts an. Aber mich. Das Einzige, was mir ein bisschen Erleichterung verschafft, ist, dass der Schöpp, also dieser... Ich weiß, höre ich schließlich nicht zum ersten Mal deinen Hydraulik-Hysteriker. Ja. Du tust ihm Unrecht. Jedenfalls hat er sich schon länger nicht mehr gemeldet. Und es kommt mir irgendwie spanisch vor, wie vom Erdboden verschluckt. Das ist nämlich das, was dich interessiert. Was dich wirklich beschäftigt. Schöpp, schöpp und nochmals schöpp. Man könnte meinen, du bist eifersüchtig. Könnte man meinen. David, es ist ein Patient. Ja, war ich auch. Ein alter, todkranker Mann. Aber doch eben mein Kerl. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass der dich nicht mindestens einmal angebaggert hat. Bruno. Ach, scheiße, Bruno. Es ist doch einfach zum Kotzen. Diese ganze Beziehungskiste bloß noch frisch gehalten von fixem Handygequassel und Elektropost. Obwohl wir keine 15 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Trauerspiel mit Keyboardbegleitung. Schatz, tu mir komm, bitte... Bitte nicht, Schatz, ja? Tu mir einen Gefallen. Schreib mir den ganzen Kram mit der vergammelten Hydraulikpumpe nochmal auf. Ja. Nietzsche. Mir läuft das Wasser nur so aus den Armen. Finger. Die Hände klatschen nass. Könnte ich kiloweise Magnesium draufpacken. Ständig am Wegglitschen. Ist doch überhaupt nicht heiß. Glühend heiß. Du hast sowieso ständig nasse Hände. Egal, was du... Ich lass mir doch verdienst in meinen Wärmehaushalt reinreden. Nicht wahr, Bruno? Es muss dann aber auch mindestens klettern sein. Kegeln tut's nicht, oder meinetwegen Tischtennis. Nein, klettern. Und zwar in einer Halle. Kletterhalle. Mit wunderbaren Glasfieberfelsen. Je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad zu präparieren. Durchkonstruiert von braven Ingenieurskollegen. Alles klar, alles glatt, alles objektiv und wahr. Nicht, dass die Wirrnisse der Natur noch reinschneien. Dass du nachts um zwei nichts bei den Tankwagen verloren hast. Schon gar nicht auf dem Trittbrett von so einem Tankwagen. Darüber brauchen wir ja wohl nicht zu reden. Seit Wochen beschicke ich unsere Öfen mit dem Zeugs und weiß von nichts. Die neuen Filter brauchen Stoff, mein Gott. Testläufe sind keine Testläufe. Wenn sie nicht unter Erzfallbedingungen mit dioxinhaltiger Fracht eben gefahren werden. Aber wem sage ich denn das? Und woher der Stoff kommt, das kann dir völlig schnuppe sein. Du bist Verfahrensingenieur und damit hat sich's. Alles, was nicht deklariert ist, Lehmann, interessiert mich nun mal brennend. Also, Sport ist im Verein am schönsten, das mag ja sein, aber können wir noch so gute Kletterkumpel sein? Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Wie die Geschäfte laufen, wer welche mit wem abwickelt, das geht dich in feuchten Dioxindreck an. Ist das klar? Dani geht's dreckig. Ob das klar ist? Was hat sie denn? Das Übliche. Zugedröhnt mit Arbeit. Also geht's vor allem dir dreckig. Schöpp ohne Ende. Der mit den aufgeblasenen Lymphkugeln? Mhm. Gibt's noch einen Ausweg, Moms? Wenn du ein Problem nicht lösen kannst, löse dich von dem Problem. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Dani Ade sagen? Nee, im Gegenteil. Schaffe er das Problem vom Hals. Den Problemknilz. Wie bitte? Du willst mir also sagen, ich soll meine Nase nicht in euer Dioxin stecken? Aber wenn es darum geht, einen Lymphpatienten beiseite zu schaffen, dann bist du nicht ganz so kleinlich, hä? War ein Scherz. Und jetzt mach voran, dass wir heute noch diese Wand hier hochkommen. Warte mal. Was? Wie kommt denn hier an meinen Tank? Wie kommt denn hier an... Hören Sie auf, in anderer Leute Lymphe rumzustochern. Keiner legt gesteigerten Wert darauf, sich von Ihnen in die Suppe gucken und spucken zu lassen. Könnte sein, wenn Sie die Finger nicht davon lassen, dass Ihnen dann irgendjemand ein Klümpchen Zucker in den Tank spuckt oder fünf. Im Auftrag von Ruhe und Ordnung. Also, Bruno, Kollege. Ich meine, ich traue dir ja einiges zu. Aber das denn doch nicht. Oder? Oder sollte das nette Tankdeckelzettelchen tatsächlich von dir stammen? Also eins ist klar. Ich muss besser auf dich aufpassen. Wenn Sie vielleicht bitte erstmal zur Anmeldung gehen können. Jetzt habe ich auch. Jetzt habe ich mich. Das ganze Wartezimmer sitzt voll. Frau Doktor, ich muss direkt ran. Ich kann nicht warten. Dann werden Sie können müssen. Anja, kümmere dich bitte mal. Ich muss noch eine E-Mail runterziehen. Besteht kein Zweifel, dass das Zeugs von euch rüberkommt, wie gesagt. Abgestandene, ausgelaugte Flüssigkeiten aus synthetischen, schwer entflammbaren Ölen, die als Druckmedium in Hydraulikanlagen verwendet werden, oder besser gesagt wurden, und die sich im Zuge der Anwendung unter Druck allmählich in ihrer chemischen Zusammensetzung verändern. Es bilden sich Dioxine und andere hochtoxische chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe. Und genau diese Brühe haben Hubers in Massen zu entsorgen, weil sie eben auch ältere Hydraulikanlagen warten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Verwendung von Stoffen, bei denen Dioxine anfallen und abfallen, in Deutschland verboten ist, ein kostspieliges Vergnügen. Klar, dass Hubers nicht lange gezögert haben, als von uns, von Denzmann, das Angebot reingeschneit kam, die Entsorgung des Hydraulikgiftmülls zu übernehmen und dafür obendrein eine stattliche, sagen wir, Aufwandsentschädigung zu entrichten. Na, bitte, klapp doch, Bruno. Kannst deine Gedanken doch noch zusammenhalten. Anja, den nächsten bitte. Frau Doktor, die Lymphknoten. Ich werd wahnsinnig. Jetzt hat er mich auch erwischt. Volle Breitseite. Ich weiß nicht, sitze ich den Teufel schon auf der Schippe? Frau Doktor. Moment mal. Sack und Asche. Was soll ich denn da machen? Oh Gott. Oh Gott, verdammte Kacke. Das ist ja... Das ist ja unglaublich. Ich meine... Bruno, bevor du dich hier weiter mit der halb verätzten, zersetzten Leiche rumekelst, was musstest du die auch aus der Lore fischen? Bevor du dich vollends in den Anblick der unsauberen Leiche verliebst und verlierst, widerlich, wie wär's mal langsam mit den Freunden und Helfern? Sei doch mal einmal nicht so vermessen zu glauben, nur an deinem Wesen würde die Welt genesen und du müsstest und könntest das alles allein regeln. Keine Ahnung, Herr Kommissar. Also ich bitte Sie, das Gesicht. Wissen Sie, wie jemand aussieht, der in der Lore mit hochgiftigem Industrieschlamm gebadet hat? Danke, keine Details. Wäre nicht meine erste Extremleiche. Aber Ausweispapiere oder was? Sie haben ihn doch, sagen Sie, eigenhändig da rausgezogen aus der Mumpe. Da müssen Sie doch irgendwelche Papiere... Fehlanzeige. Die einzige Visitenkarte sind die zwei Finger, die er nicht hat. Und wo genau haben Sie ihn gefunden? An der Verladestation, da, wo die Flüssigkeiten abgefüllt werden für die Testbrenner der Filteranlagen in Erprobung. Aber ein Arbeitsunfall, sowas ist eindeutig auszuschließen? Todsicher. Der hatte bei uns gar nichts zu suchen. Ich kenne sämtliche Mitarbeiter bei uns und deren Hände und Finger. Ja, haben Sie denn irgendeine Idee, was diese Leiche in Ihrem Giftschlammlohn zu suchen hatte? Und vor allem, wie sie da reingekommen ist? Kein blassen Dunst. Ehrlich gesagt, Sie sehen aber so aus, als würden Sie irgendwie in Verdacht hegen. Naja, also... Horst Schöpp. Schöpp, Horst. Und weiter? Also, das könnte der gut gewesen sein. Muss der gewesen sein. Hat er mit Hodgkin zu tun. Wer sind das nur wir? Der Schöpp kam zu meiner Freundin in die Praxis. Diagnose Morbus Hodgkin, irgendeine schwere Lymphdrüsenkrankheit. Da fallen einem die Finger von aus? Was? Nein, also Schreiner war der vorher. Und danach ist er in der Hydraulikbranche gelandet. Und fängt sich prompt Hodgkin ein, vom Regen in die Traufe. Und jetzt ist er tot. Weggeätzt sozusagen. Ihre Freundin ist die behandelnde Ärztin. Man müsste sie doch den Toten identifizieren können. Das kann ich auch. Also sage ich doch wegen der Finger. Aber lassen Sie um Himmels Willen Dani aus dem Spiel. Und die werden wir schon beerdigen müssen. Das verkraftet die nicht. Nie. Stürzt sich sofort in Recherchen und Nachrecherchen. Ohne Ende. Hat doch sowieso schon nur noch einen Kopf für Schöpp. Hört sich so an, als wären Sie denn nicht ganz leidenschaftslos. Außerdem hat Dani Asthma. noch mehr Stress und ich kann die gleich zu Schöpp in die Grube kippen. Nein, also da klemme ich mich lieber selber dahinter. Ziehe ich meine Meldung eben zurück. Das ist gelaufen. Da ist nichts mehr zurückzuziehen. Die Mühle läuft bereits. Wie stellen Sie sich denn das vor? Ich kann doch den Hinweis auf den Mord nicht ungehört machen. Ich bin ja wohl nicht verpflichtet, über mein Intimleben Auskunft zu geben. Herr Monks, Ihr Verhalten könnte, wenn es darauf ankommt, als Behinderung kriminalpolizeilicher Ermittlungen gewertet werden. Ihr könnt mich mal. Hey Mann, Kollege Kumpel, was ist das jetzt wieder? Diesmal kein Tankwagen, wo du rumturnst. Diesmal der Denzmannsche Schornstein. Jetzt halt dich wenigstens anständig fest. Seit du regelmäßig in dieser Kletterhalle rumkraxelst, ist keine Vertikale mehr vor dir sicher. Robin Wood persönlich, wie? Und mal wieder Mutterseelen allein auf weiter Flur. Aber Bruno, muss es denn unbedingt bei Nacht und Nebel sein? Deine Füße tappen voll im Dunkeln, sehe ich doch. Und deine Hände rutschen im Moosschmier auf den Eisensprossen rum. Du willst mir doch nicht weismachen, dass du mit deiner lächerlichen Helmlampe auch nur die Hand vor Augen siehst. Komm runter da. Das grenzt doch langsam an Größenwahn. Und außerdem, hast du vielleicht mal einen Gedanken daran verschwendet, was ist, wenn da unten irgendein Übereiferer... Ich weiß, Feiertag, verlängertes Wochenende. Kann eigentlich nicht, ich weiß. Wenn aber doch, wenn einer da unten doch den Ofen anschmeißt. Test, was weiß ich? Weil jemand die neuen Filter bei Nacht meint, ausprobieren zu müssen. Mein Gott, keine 20 Sekunden, das Zeug's im Schornstein. Und du kannst dich gleich mit da oben verdampfen lassen. Ein einziges falsches Stäubchen und du bist geliebt. Ist doch alles ein Irrsinn sondergleichen. Was sollte ich denn ohne meine andere Seite anfangen? Du kannst nur von Glück reden, dass die obere Sprosse hält, mit deinen Händen die. Alles marode hier, aber auf mich hört ja eh keiner. Kann man predigen. Jetzt? Nein. Du wirst doch nicht... Du kannst doch jetzt nicht einfach weiterklettern, als wäre nichts gewesen. Sozius, alter Knochen, komm um des Himmels Willen runter. Wieso immer höher, immer abheben? Kannst du nicht wie normale Menschen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben? Wenn's doch der Wahrheitsfindung dient, danke, kenne ich die Sprüche. Aber warum musst du dafür Kopf und Kragen riskieren? 40 Meter über dem Erdboden. Glaubst du, Wahrheit umkräuselt von Höhenluft in luftigen Höhen riecht anders? Jetzt nimm wenigstens die Taschenlampe, dass das Ganze nicht umsonst war. Jawohl. Ja. 17a... REX 2000-34-12-16. Na wunderbar. Astrein. Hast du ja, was du wolltest. Geheimhaltungsstufe 8, auf der nach oben offenen Richterskala geknackt. Fabrikationsnummer, Filteranlagen in Erprobung. Bravo. Bravissimo. Hat die liebe Seele jetzt ja wohl endlich Ruhe. Und nun sieh zu, dass du da wieder runterkommst. Aber subito. Und Kerl, mit heiler Haut, hörst du? Und vergiss um Gottes Willen die Nummer nicht. Ein Theater. Die. Die haben's wahrhaftig wahrgemacht. Siehste, wieder ein Zettel. Lassen Sie die Finger von den Lymphdrüsen unbescholtener Bürger. Sonst könnte sein, dass es sich beim nächsten Mal nicht nur um ein Zückerchen dreht, Süße, sondern um die Bremsleitungen. Ich weiß, Solidarität ist ein verstaubtes Wort. Also sagen wir einfach, ich brauche Hilfe. Kolleginnen und Kollegen. Unsere Hilfe? Die wollen sie alle haben. Das muss ein Ende haben, dass man sie verschleißt und verheizt. In der Praxis war gestern wieder einer von ihren Kollegen, Winterhofer, mit schwer angeschlagenen Lymphdrüsen. Eindeutig Morbus Hodgkin. Das ist der 5. Fall in 4 Jahren. Alle hier bei Hubers. Plus Kollege Schöpp. Der laboriert immerhin inzwischen seit 6 Jahren dran rum. Jeder weiß es, nur keiner gibt's zu. Morbus Hodgkin ist symptomatisch für Leute, die mit Druckflüssigkeiten aus Hydraulik-Altanlagen operieren. Da erfreue ich mich aber noch munterer Gesundheit. Den einen trifft's früher, den anderen später, Herr Lister. Da hört sich aber doch allen auf. Mal einfach so mal eben schnell einen Deibel an der Wand. Ich denke, Sie sind ein anständigen Quacksalber. Verstehen sich drauf, ein Leib wieder so nett zusammenzuschustern, dass er mit Ihrem Wunderwerk von Körper mithalten kann. Wunderwerk ist gar kein Ausdruck. Schön. Bildschön. Obwohl, einen Makel hat sie. Wäre ja sonst doch nicht auszuhalten. Birkenstock. Sie trägt Birkenstocklatschen, wo sie geht und steht. Und jetzt kommst du mir so hier? Nicht als fleißige Gesundbeterin? Sondern als ausgekochtes Krankheitsorakel. Muss man sich mal reintun. Als allererstes muss ich wissen, wo Schöpf steckt. Weiß ich nicht. Null Ahnung. Und wenn ich es wüsste, ich würde sie garantiert nicht sagen. Kann doch keiner von mir verlangen, dass ich dem süßen Rehchen ihren Weg zu einem anderen Bock planiere. Wo ist Schöpf? Weg. Wo sonst? Hat ordnungsgemäß seinen Urlaub eingereicht. Wird er wohl auf Teneriffa oder was weiß ich denn? Sagenhaft. Da ist es. 17A REX 2000. 34/12/16 Vorbestellung Malaysia. Auslieferungsdatum. Warte mal, das ist doch keine 6 Wochen mehr. Morgens? Oh, Tag. Hallo Lehmann. Das ist vertraulich, streng vertraulich. Bei dir piept das wohl. Was hast du an meinem PC verloren? Jetzt ist Schluss mit lustig, Morgens. Ich kann dich nicht länger decken. Rumspionieren in Betriebsgeheimnissen, das setzt eine Abmahnung. Und zweitens, ich brauche eine genaue Aufstellung. Wo, wann und wie lange Sie hier in den verschiedenen Produktionssparten direkt mit Hydraulikaltöl in Berührung kommen. Und, wenn's geht, mit namentlicher Zuordnung der Kollegen. Ich werde einen Deibel tun. Ich frage Sie doch auch nicht, wann Sie das letzte Mal Ihren holden Hintern mit wohltemperiertem Sesamöl einbalsamiert haben. Ich garantiere euch, die hängt dann an eine große Glocke. Worauf Sie sich verlassen können. Siehst du, sag ich doch. Könnt ihr übermorgen alle schön haarklein fallen in der WAZ oder was lesen? Alle trägt sich wunderbar auf. Die bedenken schwangersten Politfuzis lehnen sich aus dem Fenster. Die Werst wirft sich in das Spiel zur Brust und wir? Wir stehen im Regen. Lister, Sie sind doch gestandener Gewerkschafter. Aber da hört der Spaß auf. Schöne Frau Doktor, wenn Sie den Artikel nicht stecken lassen. Sie gehen ja selbst, was Sie Hubers vorwerfen. Sie gehen ja selbst über Leichen, über unsere Leichen. Noch gibt es hier 24, in Worten 24 Mitarbeiter. Und wenn nur einer durch Ihren Dünnflitsch-Artikel seinen Job quitt wird, Doktorchen, ein einziger. Sie haben doch keine Ahnung. Dem Schöpf, dem haben die schon ein paar Mal gedroht mit Ende unlustig. Genau deshalb müssen wir das viel grundsätzlicher angehen. Solidarisch. Solidarisch, sensorisch, ökotrophologisch. Was meinen Sie, wenn da durchkommt, dass die Lymphknubbel als Berufskrankheit anerkannt werden? Was meinen Sie, was das für Auflagen hagelt? Können Sie unsere Klitsche hier einmachen und uns gleich mit? Legen Sie schon mal einen Stapel Totenscheine zurecht. Und dann ist es mit Ihren schönen Patiententross von Hubers Gnaden auch vorbei. Können Sie sich Ihren Beratervertrag oder Dingen sonst wohin stecken? Ruckzuck ist das Standbein ab. Wir können uns nicht einfach damit zufrieden geben, dass die Sie und Ihre Gesundheit immer wieder über diese Klinge Umweltschutz gegen Kapitalaufwand springen lassen. Ja, Sie sagen es. Ökodramatischer Verfall der Profitrate. Und dreimal dürfen Sie raten, Doktorchen, auf wen sein Rücken das Ganze ausgetragen wird. Und auf was für eine Seite die Gewerkschaften stehen. Dann kann ich Sie auch ganz fix verklickern. Das ist Selbstmord. Wenn wir mit diesem Dioxinskandal samt Lymphdrüsen nicht an die Öffentlichkeit gehen, dann arbeitet ihr doch gegen... Wieso eigentlich ihr? Für Sie immer noch Onkel oder Sie? Dann arbeiten Sie noch genau so lange, bis Ihre Lymphdrüsen es Ihnen unmöglich machen. Lieber mir hier auf dem Malofe die Füße breit treten, als so schön gesund und schlank und rank in Ökopantins auf dem Küchentisch parken. Ich rühre sie, wenn er drauf ankommt, rühre ich sie einen ganzen Bottich-Hydraulik-Piss mit bloßen Händen durch. Und wenn sie uns jetzt nicht in Ruhe lassen mit ihren verdammten Zwergeneifern, nehmen Sie sich mal ein Beispiel an Schöpp. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Prozesse am Laufen, hängt ein Dokument nach dem anderen ins Internet. Er ist doch sowieso schon mit einem Fuß auf Rente. Ihr Schlappschwänze, ihr! Jetzt reicht es. Dann gebe ich eben den Artikel so, wie er jetzt ist, ohne Beweise, dann eben in Druck. Das werden Sie ganz gewiss nicht tun. Worauf ihr Gift nehmen könnt. Oder Sie. Tja, Muchacho, führt kein Weg dran vorbei. Wenn dir an deiner Dani irgendwas, was auch immer gelegen ist, musst du ihr unter die Arme greifen. Ich meine, ich weiß, sie ist selbst schuld. Redet von Solidarität und dann macht sie doch alles komplett im Solo-Ritt. Seht ihr euch ziemlich ähnlich diesbezüglich. Aufrechte Gangart im Alleingang. Damen-Solo. Den Nacken steif und den schönen Kopf hoch. Solange sie noch einen hat. Du musst sie da rausreißen aus dem Schlamassel. Bleib dran, Kollege Kumpel. Oh. Dani. Oh, Dani. Bruno? Was ich... Also Bruno, Bruno... Dann nicht reden jetzt. Was ich sage, ich... Nur genießen. Der... Oh. Der Stuhl. Die Armlehne. Ah, das sind alles so harte Kanten. Du musst dich... Musst dich einfach nur... Nur fallen lassen. Es ist nur... Was ich fragen wollte. Oh. Was ist denn? Wenigstens das hat doch sonst immer funktioniert. Bruno. Also nicht mal mehr das. Eine Beziehungskiste komplett ohne Fleischanlage. Bin ich nicht für geschaffen. Hast du die Filteranlagen eigentlich in den Auftragsbüchern gefunden? Du denkst immer nur an das eine. Das ist echt zum Kotzen. Malaysia. Auslieferungstermin in knapp 6 Wochen. Und da musst du die Schiffsreise noch runterrechnen. Was in Teufelsnamen wollen eure Hightech-Filter in der dritten Welt? Schwellenländer immerhin. Haben auch Dioxin und nicht zu knapp. Stehen ordentlich unter Druck. Jede Menge Schmuddelindustrie. Jede Menge Giftmüll. Können wir jetzt hier weitermachen? Moment mal, Bruno. Sieht im Moment nicht gut aus, Mann, was? Sind die schwarzen Ränder der bunten Marktwirtschaft, wo wir hier langhangeln. Der kurze Dienstweg zwischen Firma A und Firma B, wo die Ökokatastrophe spazieren fährt und als Zugabe Last und Lust irgendeiner unprofessionellen kriminellen Energie, wo du nicht durchblickst, die aber da ist, die du spürst, die irgendwo im Hintergrund scharrt. Und dann die ausgebremsten Zuckungen deiner Liebeslaube mit lauwarmer Fußbodenheizung. Alter Scheißkerl, kannst einem leid tun. Halt die Ohren steif. Auch das noch. Mach, dass du wieder runterkommst, du Lama. Ich will nach Haus. 11 Stunden Praxis, das reicht. Schon wieder. Kann kein Schwein lesen. Denkzettel. Liest. Ah, der schreibt diese netten Briefchen. Immer nochmal. Fahr weiter. Ich Idiot, mein Spray ist unten im Auto. Ja, jetzt ist auch noch das Licht aus. Ach, wieso? Hilfe! Hilfe! Hilfe! Liebster, bin sie. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich verreck Schicksalsschlag. diese Asthma-Attacke, Herr Kommissar. Nie. Nie und nimmer. Sie benutzt nie den Aufzug. Niemals. Die weiß doch genauer. Sie ist schließlich Medizinerin. Wahr. Wahr, Medizinerin. Sie weiß doch genau, dass ein Aufzug für sie zur Todesfalle werden könnte. Nie. Nie. Da hat die wer reingeschoben. Hat sie auf die Reise geschickt. Auf die letzte. So unternehmen Sie doch was. Ach, auf einmal kann es Ihnen nicht schnell genug gehen. Wollen Sie mir jetzt vielleicht endlich mal sagen, wie der Name Ihrer Freundin lautet? Lautete Dr. Daniela Werst. Aha. Gibt's jemanden, der Grund gehabt haben könnte, Daniela Werst nach dem Leben zu trachten? Einen? Jede Menge. Etwas genauer, wenn ich bitten darf. Der Hauptschuldige bin ich. Scheiße. Ist das für ein scheiß Leben jetzt? Wissen Sie, wie das ist, wenn sich plötzlich der Boden unter den Füßen in Luft auflöst? Wenn sich alles in Luft auflöst, wenn eine einzige Sekunde einem das ganze Leben aus der Hand schlägt, wenn plötzlich der wichtigste Mensch weggerissen wird. Wenn es einem plötzlich den wichtigsten Menschen wegreißt, einfach so, mittendrin, wird man diese verfluchte Frage nicht mehr los. Warum hast du nicht mehr? Warum hast du sie nicht mehr unterstützt? Bist dir immer nur mit deinen Ansprüchen auf den Keks gegangen. Bitte. Hast immer... Mein Beziehungsdrama waren wir vor ein paar Tagen auch schon ein. Hast immer dieses Standardnüllen auf den Lippen gehabt. Wenn ich eins hasse, dann ist es Liebe, die keine Zeit hat. Und Dani... Dann hat er nie Zeit. Außer Fische. Ja, verdammt, aber das habe ich doch letztes Mal schon zu Protokoll gegeben. Hab ich die geliebt oder bloß die Vorstellung? Hier, trinken Sie mal einen Schluck Wasser. Oder bloß die Vorstellung von einem näheren Leben? Hab ich die bloß als Hoffnung geliebt? Eindeutig. Sie sind der Mörder. Der was? Der Selbstmörder Ihrer eigenen Lebensperspektive, Herr Monks. Selbstmitleid, wenn ich das mal so sagen darf, ist der Tod jeder Beziehung. Aber Sie hatten eben angesetzt, die Gegner Ihrer Freundin aufzulisten. Sie wollte dieser Tage Ihre mühselig zusammengetragenen Kenntnisse über den Zusammenhang von Morbus Hodgkin und Hydraulik-Altöl veröffentlichen. Und über das Dioxin-Zusammenspiel von Hubers und Denzmann. Hydraulikbranche und Umwelttechnik? Was haben die miteinander am Hut? Pechschwarzes Giftmüllgeschiebe. Klar, dass die schwer angekratzten Lymphknoten ihrer Mitarbeiter nicht gebrauchen konnten. Und noch weniger jemanden, der das ausposaunt. So. Und jetzt noch mal zum Mitschreiben. Hier ist nichts los. Alleine in die Wand. Ich krieg keinen Fuß von anderen Messe. Wieso? Die Abmahnung müssen Sie doch wohl längst abgehört haben. Das doch nicht. Ach, mit Dani? Eine Geschichte, ich. Aber gerade deshalb. Ein bisschen Bewegung. Du solltest ihr ein bisschen Bewegung verschaffen, dass du auf andere Gedanken kommst. Immerhin bist du den ganzen Berg Sorgen los. Kannst auch mal positiv sehen. Nimmt sich jetzt einfach volle Kraft hier in die raffinierten Plastikberge. Was Reelles. Schwein. Die einzigen, die hier im Berg sorgenlos sind, seid ihr. Ich dachte ja nur. Du dachtest ja nur. Jetzt hat's dich, Kollege Zweitseite. Gib's zu. Vollkommen beseelt vom Impetus des Testamentsvollstreckers, hast dich im Nachgang sozusagen angesteckt an Danis Hoffnung. Die Welt ließe sich nicht nur als Wille und Vorstellung, sondern real verändern. Na dann, good luck. Hightech-Filteranlagen dürften sich binnen kurzer Frist zu einem Drittweltexportschlager der deutschen Umwelttechnikbranche mausern. Ein Vorabkaufvertrag beispielsweise mit Malaysia ist bereits unter Dach und Fach. Dabei mag auf den ersten Blick der Export von Dioxinfilteranlagen in die sogenannten Entwicklungsländer nicht nur ökonomisch verlockend, sondern auch ökologisch höchst sinnvoll erscheinen. Bei genauem Hinsehen jedoch zeigt sich, dass man auf diese Weise dort der Verwendung von hierzulande verbotenen dioxinhaltigen Substanzen Vorschub leistet. Die dritte Welt wird zum Giftmülltiegel der Industrienationen. Und in unseren Breiten werfen Firmen wie Denzmann mit zynischer Kaltschnäuzigkeit den Deckmantel des Umweltbewusstseins über ihr nacktes Profitinteresse. Also, entschuldigen Sie mal, Herr Monks, schon sprachlich. Und außerdem politisch. Soll man denn die dritte Welt ihre Dioxine ungefiltert in die Gegend sprudeln lassen? Das kann doch nicht ernst sein. Und dann dieses Dürften mag erscheinen wird, das ist mir entschieden zu viel Futur, viel zu viel Konjunktiv. Alles Spekulationen, Herr Monks. Ehrenwerte, aufrechte Vermutungen, nichts weniger, aber auch nichts mehr. Belegt ist rein gar nichts. Und wir können ja nicht mal mit der Autorin Rücksprache nehmen. Sie wurde ermordet. Sagen Sie. Ich dachte nur, ich bin davon ausgegangen, dass Ihr Blatt genau die richtige Zeitung für die Wahrheit ist. Ach, apropos Todesfälle. Warum kommt denn die ätzende Leiche dieses Morbus Vie-Patienten, von der Sie im Vorfeld gesprochen haben, warum kommt die in dem Artikel überhaupt nicht vor? Das wäre doch mal was. Das ließe sich selbstverständlich nachtragen. Also daran soll es doch nicht liegen. Wobei das Einzige, was Sie in der Hand haben, sind die beiden fehlenden Finger. Auch ein bisschen dünn. Tut mir leid, tut mir sehr leid um Ihre verstorbene Freundin, aber Sie können wirklich nicht verlangen, dass wir uns mit sowas in die Nesseln setzen. Weil wir sind die richtige Zeitung für die Wahrheit. Die Wahrheit, Companiero, hat's entschieden schwerer als Telefonhörermassaker, Kettensägen-Love-Stories, als hübsche Amputation mit dem Elektromesser aus der Dönerbude. Die Wirklichkeit ist einfach zu schmucklos. Warum, Kollege, machen wir keinen Roman daraus? Ein anständiger Krimi würde entschieden mehr hergeben als so ein Realo-Zeitungsartikel. Könnten wir Zeilen voller Gedankenstriche, Galerien von Fragezeichen aneinanderreihen und würden trotzdem am Ende das Wunder aufblitzen lassen können, dass die Leser den Eindruck gewinnen, sie dürfen hoffen. Hoffen auf eben das Wunder. Das Wunder der Klärung. Hoffen darauf, dass letztlich die Wahrheit unangefochten bestehen kann. Was hältst du davon? Wär doch was. Das ist ja unglaublich, das. Da muss man. Da erfährt man das aus der Zeitung. Dass es der Firma Denzmann jetzt gelungen ist, im Rahmen lang angelegter Entwicklungs- und Testreihen und so weiter, gelungen ist, eine hocheffiziente Filteranlage zur Produktionsreife zu bringen, mit der die drohende Dioxinverseuchung in der dritten Welt abgewendet werden kann. Dass man im Übrigen die Zusammenarbeit mit der maroden, krisengeschüttelten und verschiedentlich ins Gerede gekommenen Firma Hydraulikhubers aufgekündigt hat. Tja. Damit ist es gelaufen. Kann ich da nicht Artikel in der Pfeife schmauchen? Musst dich nicht wundern, dass wir diese frohe Botschaft genau der Zeitung entnehmen dürfen, die dich gestern mit besten Argumenten des Feldes verwiesen hat. Finde ich hier Kurt Lister? Am Apparat! Kennen Sie Danny Verst? Wieso? Dr. Daniela Verst! Wie kommen Sie mir denn? Zeigen Sie mir erstmal Ihren Kripo-Ausweis. Wieso Kripo? Lass die Scheibe unten, du Schwein! Klemmst mir die Finger ein! So ist es. Aber gute Idee. Kann ich dir wenigstens die Fresse polieren, obwohl. Siehst du da vorne die Ecke von der Halle? Die kriege ich so knapp, dass du einfach vom Tritt weggehobelt wirst. Überlegen Sie dir auch zuvor die ganzen Weg nach. Quatsch, keine Opern! Hey, Mann, mal langsam. Kollege Zweit, ich. Vermutlich hatte der arme Lister doch bloß die schlichte Aufgabe, die Tanklastzüge auszurangieren. Vorm Abgesang von Hydraulikhubers wenigstens noch Ordnung zu schaffen auf dem Hof. Und jetzt hat er deinen harten Nylonfaden am Hals. Findest du nicht, dass es ein Stück übers Ziel hinausgeschossen? Kannst du nicht fahren? Mein Bein, verdammt nochmal, das Bein! Oh, du kannst zu Feuer gegangen! Oh, du Wahnsinniger! Die Karre und alles kaputt! Die braucht ihr sowieso nicht mehr. Der Spaß ist ja vorbei. Im Übrigen kenne ich diesen Tanker irgendwoher. Könnte sein, dass ich den bei uns schon mal gesehen habe. Könnte das sein? Ich glaube, das könnte sein. Gestatten, Monks. Sonderdelegierter der Firma Denzmann. Na, kommen die Erinnerungen wieder flott? Eure Hydraulikbracke auf Tour zur cleansten Umweltklitsche aller Zeiten. Und da ich mit euren Filtern am Wickeln bin, nicht drauf. Und dieser Wisch hier? Nie gesehen. Denkzettelliste. Hat die verpennte Spurensicherung nicht gefunden, aber die Putzfrau. In irgendeiner Ritze unter Aufzugtür. Und die Putzfrau war so nett, ihn mir zu überreichen. Und weißt du, Kuli, so nennt man dich doch in Fachkreisen, hä? Kuli, es gibt Dinge, die hält man besser selbst in Händen, statt sie den Ordnungshütern zu überantworten. Dann wäre das Vergnügen hier nämlich zu Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Also, ich höre. Du musst nicht meinen, dass jetzt, wo sie tot ist, dass du ihrem Aktionismus nacheifern musst. Actionholic, wenn es sowas gibt. Außerdem sind das Methoden, mein Lieber. Die würden mit Sicherheit nicht ihre Gegenliebe finden. Also, Freund und Kupferstecher, mach mal halblang. Ich weiß nicht, Kuli, ob du weißt, wie wenig Kraft die Marktfrauen brauchen, um mit ihrem Käsedraht uralten, knallharten Holländer durchzutrennen. Nun hatte ich leider so einen feinen Draht gerade nicht zur Hand. Aber hier der Faden tut's auch, stimmt's? Ich wusste doch nicht. Das geht mit der Luft an. Auf alle Fälle lässt sich der Nylonfaden problemlos entsorgen. Nur ich weiß nicht so richtig, wohin mit der Leiche? Aber es soll ja irgendeiner bei der letzten Betriebsversammlung hier gesagt haben, also er würde, wenn es drauf ankäme, einen Kübel Giftmüllgülle mit bloßen Händen durchrühren. Hab ich dich aus Breitstücken gemacht? Was? Ja! Warte mal, ich geb dir mal ein Portionchen Luft. Die Geschäftsleitung, die haben mir das doch gesagt. Und wenn ich dann... Ich wüsste ja, wie das wäre mit den Arbeitsplätzen. Hier bei Hydraulics und überhaupt. Und wo die Recht haben. Haben sie Recht? Oh. Und Sie haben das als Einziger mitbekommen? Da sehen Sie noch eine andere Nase hier? Leiser, wenn ich bitten darf. Und Sie haben es niemand anderem... Das ist Chefsache, habe ich mir gedacht. Und bin gleich zu Sie hoch auf das Büro. Gut, so sehr gut mitgedacht. Wobei... Ansonsten allerdings ist mir zu Ohren gekommen, in der letzten Zeit waren Sie nicht ganz auf der Höhe. Kann das sein? Och. Bisschen zögerlich bei der Arbeit ist mir zu Ohren gekommen. Aber im Prinzip ist aus Sie doch Verlass, oder? Ja, selbstverständlich. Ich brauche Ihnen ja wohl nicht zu erzählen, was für ein tönendes Gebilde unsere Branche ist. Sie wissen, wie dünn das Eis ist, auf dem unsere Firma rumstolziert. Und da ist eben jeder gefordert. Auch und gerade, wenn es um unkonventionelle Maßnahmen geht, nicht wahr? Hab ich nicht lang gefackelt. War ja sowieso tot. Mausetot. Und ob man einen nur in Feuer auf den Friedhof schickt oder in einen von Denzmann seinen Öfen. Na wunderbar, jetzt geht's ja richtig flüssig mit dem Plaudern. Naja, von der Kripo bis ich jedenfalls nicht. Denen wäre das mit den Nylonstraps hier nie und nimmer nicht eingefallen. Also, wir waren beim Giftmüllkübel mit Einlage. Hab mal aufgesammelt, den Kerl. Und bleischwer, wie er war, auf der Beifahrerbritsche von meinem Tankwagen gehievt. Und dann musste ich nur noch aufpassen, dass mich keiner von euch Dance-Männern sieht, wie ich ihn zu der Brühe kipp in einer von euren Loren da versenkt. Lass mich raten. Schöpf war's. Wie? Ich denk, du würdest sowieso wissen. War also tatsächlich Schöpfs Leiche, die ich da aus der Lore geangelt habe. Du hast ihn da wieder rausgezogen? Taubendreck. Dem Flachsinn sind keine Grenzen gesetzt. Hätte er sich doch wahrhaftig ausmalen können, dass irgendein Schubkarrensteuermann über den stinkenden Fisch stolpern musste. So viel Dummheit, da hast du recht, Bruno. So viel Dummheit gehört bestraft. Also, ich war bloß der Leichenwagenchauffeur. So gesehen der Bestatter. Aber bei Danny, da hast du dich um die Bestattung wenig gekümmert. So, Freundchen. Und jetzt noch mal genauer. Wie war das mit der Geschäftsleitung? Mit welcher Geschäftsleitung? Der Nylonfaden ist noch scharf. Rattenscharf. Naja, mit der Geschäftsleitung, ja. Die haben halt gesagt, wenn irgendetwas von unkonventionellen Maßnahmen und dann, wenn der Schöp... Wenn Horst Schöpp tatsächlich mitten aus der Arbeit raus zusammengebrochen ist und wenn er, Sie wissen ja, der soll an Hodgkin gelitten haben, wenn das an die Öffentlichkeit gerät, wo er doch selbst seit Jahren keinen Versuch unterlassen hat, sein schwächliches Lymphsystem als Berufskrankheit zurecht zu interpretieren, wenn also jetzt dieser Todesfall in die Presse kommt, da können Sie sich ja wohl denken, wie es dann um das Wohl der Firma und um Ihren Arbeitsplatz bestellt ist. Selbstverständlich. Ich gebe Ihnen freie Hand, nur erledigen Sie es umgehend und ohne Reibungsverluste. Aber weißt du was? Kannst du mit deiner Nylonschlaufe noch so viel rumwedeln? Gibt null Zeugen, null. Und Beweise gibt es auch nicht. Kannst du ja mal oben ins Geschäftsleitungsbüro probieren. Hast du deinen Hals schon mal unter die Lupe genommen? Weil was? Außerdem bist du doch der Typ mit der Lupe, Scheißnüffler. Und mein Röntgenblick sagt mir, du hast es. Hast es auch. Was? Morbus Hodgkin. Was? Du hast sie nicht mehr alle. Allgemeiner Schwächezustand, Leistungsabfall und bist dich ständig am Kratzen. Und nachts, da läuft dir der Schweiß in Strömen in die Kissen, stimmt's? Nachts? Was weißt du, was ich nachts? Nicht zu vergessen die satten Lymphdrüsenschwellungen und das ist nur der Anfang. Ist von deiner, bloß von deiner verdammten Nylonschlinge. Hättest du wohl gern. Deine ganze Aktion, Kuli. Die raffinierte Entsorgung der Schöppleiche hat mit Heldenmut, mit Loyalität zur Firma nicht die Bohne was zu tun. Und auch der Mord an Dani, du verdammter Breibeißer, alles bloß Schiss. Dünn Schiss! Angst vor der Wahrheit! Scheiß Wahrheit. Hat sowieso ausgedient. Wird aus unserem heiteren Slalom zwischen den elektrischen Briefen deiner versteinerten Beziehungskiste mit Selbstmitleideinschlüssen, aus unserem Exkurs in staubtrockene Wirtschaftskriminalität mit angeschlossenem Ökodram und Soziodram denn doch ein richtiges Trauerspiel? Mit freiem Blick in die Niederungen angeschlagener Innenwelten. Ich meine, war doch immer der letzte Funken Moral, den du hochgehalten hast gegen alle Unbill der Zeitläufe. Die Wahrheit. Wolltest immer alles freilegen, wenn schon sonst nichts mehr stimmt. Wenigstens Aufrichtigkeit hast du immer verkündet. Deine Kletterwand, wo du dich dran hochgezogen hast. Jetzt siehst du es selber, Sozius. Guter Mann. Alles bloß ein Entsorgungsfaktor. Auf jeden Fall. Ganz egal, du hast gute Arbeit geleistet. Und jetzt voran. 110 lautet die Nummer, wenn ich dich erinnern darf. Knoten, wohin du nur packst. Der ganze Hals. Die Lymphteile, wie fette Kieselsteine. Erst siehst du es nur selber, morgens im Spiegel. Und ab irgendwann sehen es dann alle. Du wirst dauernd drauf angesprochen. Die Klötze am Hals, was das denn wär? Auch dir die Eier ein bisschen hochgerutscht. Werden. Nicht nur die Lymphdrüsen, auch die Tränendrüsen geschwollen, ne? Da war immer ein Kerl wie ein Schrank gewesen. Ein Arbeitstier, immer kerngesund. Und die größte Sauerei bei dem ganzen Affentanz ist, dass du am Ende recht behalten könntest, du Kotzbrocken. Dass es keinen einzigen hieb- und stichfesten Beweis gibt für deine, wie auf den oberen Etagen, wo alles wie geschmiert weiterläuft, jedenfalls auf der Gewinnerseite. Wird sich keine Sau für interessieren, für deinen Dreck. Am kurzen Stecken. Bleib! Feigling, Schlaffe! Hör dir wenigstens das Strafplädoyer an. Meine Gardinenpredigt. Naja, aber hast recht. Juckt keinen, sag ich doch. Wahrheit ist, weiß ich nicht was, jedenfalls nicht wahr. Nichts wert, nichts. Nein. Nein. Moment, Muchacho. Was ist das jetzt? Wohin so eilig, Herr Monks? Wollte der Herr Ingenieur sich höchstpersönlich bei Hydraulik-Hubus um ein letztes bisschen Schmiere für seine Testläufe kümmern? Was wollen die von dir? Du bist schließlich der einzig Aufrechte hier in dem ganzen Schweinestall. Bruno Monks, ich nehme Sie fest wegen dringenden Tatverdachts in der Mordsache Horst Schöpp. Was? So, sag doch was. Wir haben in der Wohnung von Dr. Daniela Werst einen Kulturbeutel entdeckt. Übersät mit Fingerabdrücken. Dieselben, die Sie freundlicherweise auch auf dem Glas in meinem Büro hinterlassen haben. Und in eben dieser Kulturtasche, nehmen wir also an, es ist Ihre, haben wir eine halbleere Ampulle gefunden. Mit genau dem Gift, das die Autopsie in Schöpps Leiche nachweisen konnte. Und die E-Mail-Box von Frau Werst hat eine Sammlung... Unglaublich. Sozius. Du? Wenn man dich eine Sekunde aus den Augen lässt. Aber irgendwann muss man doch mal ein Auge zutun, wenn du schon wie besessen rumrödelst. Sag mir, dass ich träume. Albträume. Eine Sammlung ungelöschter Mails enthalten, die von ihrer Eifersucht, Herr Morgens, von ihrer Eifersucht auf Schöpp nur so triefen. Indizien und Motivlage klar. Wieso sitzt der bei Ihnen im Auto? Lehmann, was hast du hier zu suchen? Nichts. Du? Du Dreckschleuder. Also eigentlich, war eigentlich nur eine Vermutung, eine Hypothese, nicht mehr. Ich wollte ja gerade im Gegenteil, wollte das nie begreifen, dass das ein politischer Mord war. Ein was? Dass du Dannys Thesen zum Durchbruch verhelfen wolltest. Und dafür dann sozusagen zur Wahrheit verhelfen. Bauernopfer. Schleimbeutel, du Verfaulter. Schöpp zum Märtyrer machen wolltest für die Morbus Hodgkins. Er sah sich doch eh bloß noch als Opfer der Hydraulikindustrie. Dass du im Grunde also dem Schöpp zur Vollendung seines Lebenswerks verhelfen wolltest. Und damit deiner Dani. Halt ein falsches Maul. Halt einfach's Maul. Apropos Daniela. Die Ermittlungen im Fall Werst haben wir eingestellt. Gibt kein einziges Indiz, was dafür spricht, dass es sich bei ihrem tragischen Tod nicht um einen natürlichen Todesfall handelt. Die Wahrheit ist sowieso Müll. Giftmüll, den keiner haben will. Muss abzwischen und entgelagert werden. Gedanken über Randverluste sind absolut fehl am Platze. Apropos Wahrheit. Wir hatten da vorne vorm Hallentor da den Tankwagen zum Müll gefahren. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Woher soll ich das wissen? Mich bloß Lügen strafen, Companiero. Willst mir beweisen? Entsorgung von Ulrich Land. Willst mir beweisen, dass ich dich nicht an der Longe hab? Monks, Udo Schenk. Werst, Patricia Harrison. Lister, Christian Tasche. Lehmann, Axel Gottschick. Walter, Justus Fritsche. In weiteren Rollen Frauke Pohlmann, Walter Gontermann, Angelika Bartsch und Ulrich Land. Oder willst dir selber beweisen? Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Jutta Stein. Willst dir selber beweisen, wie autonom du doch bist, wie unabhängig von deinem alter Ego. Klangkomposition und Mischung Rieke Wiebelitz. Regieassistenz Sabine Melchior. Regie Jörg Schlüter. Aber siehste, prompt die Quittung. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.